Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Weimar, 16. Juni 1800. Ich darf mich diesmal meines langen Stillschweigens nicht schämen. Meine Arbeit besaß mich so ganz, dass ich an nichts anderes denken durfte, und erst jetzt, nachdem ich sie geendigt, darf ich mich meiner alten Schulden erinnern. Ich habe mich einige Wochen nach Ettersburg zurückgezogen, wo ich bloß mit meinem Bedienten in einem Weimarschen Schlosse lebte und die Maria Stuart beendigte. Die vorige Woche kam ich zurück und dirigierte die Proben auf dem Theater. Vorgestern ist sie gespielt worden und mit einem Sukzess, wie ich ihn nur wünschen konnte. Ich fange endlich an, mich des dramatischen Organs zu bemächtigen und mein Handwerk zu verstehen. Das Manuskript sende ich dir, sobald die dringenden Bestellungen expediert sind, denn ich muss die zwei ersten Abschriften, die gemacht werden, nach Berlin und Leipzig senden. Doch hoffe ich dir, das Stück, nebst dem Wallenstein, der bis auf die zwei letzten Bogen gedruckt ist, spätestens in 10 Tagen zusenden zu können. Einstweilen erhältst du den Macbeth, dass du bis dahin doch etwas von mir zu lesen hast. Vergleiche ihn genau mit dem Original und den bisherigen Übersetzungen. Freilich macht er gegen das englische Original eine schlechte Figur, aber das ist wenigstens nicht meine Schuld, sondern der Sprache und der vielen Einschränkungen, welche das Theater notwendig machte. Mit meiner Gesundheit ging es in den letzten 2 Monaten sehr gut. Ich habe mir viele Bewegung gemacht, lebe jetzt viel in der Luft. Man sieht mich wieder auf der Straße und an öffentlichen Orten, und ich komme mir selbst sehr verändert vor. Dies ist zum Teil das Werk meiner Tätigkeit, denn ich befinde mich nie besser, als wenn mein Interesse an einer Arbeit recht lebendig ist. Ich habe auch deswegen schon zu einer neuen Anstalt gemacht. Meine Frau, die euch herzlich grüßt, ist auch immer recht wohl gewesen. Auch meine 2 Jungens sind recht wohl, und das Kleine leidet jetzt nur an den Windblattern, wobei sie aber doch recht ruhig und ohne alle bösen Zufälle ist. Lass mich bald etwas von euch hören. Dein SCH. Postskriptum. Dieser Brief blieb einen Posttag liegen, unterdessen kam Dorschens Paket. Meine Frau dankt schönstens für die Besorgung und schickt hier das Geld. Noch einmal unsere herzlichen Grüße.